den Gassen von Neuss. Vor langer Zeit lebte Hester, Iona steht zur Hilfe bereit. Sie kannte die Kräuter, den Wald, die Natur, wusste Rat bei Fieber, bei Sorgen, bei nur kleinem und großem Weh aller Art. Weil sie zuhörte, half klug, freundlich, zart. Wer hilft da? Hester. Warum? Weil sie's kann! Wenn jemand krank war, kam sie vorbei. Mit Tee und mit Worten, der Atem wird frei. Sie nahm sich Zeit, sie fragte genau. Und viele sagten, welch nette Frau. Doch manche bekamen Angst ohne Grund. Und aus Angst wird Gerede erst leise, dann bunt. Da flüsterten Stimmen, sie ist nicht wie wir. Doch anders sein heißt nicht schuldig dafür. Nein, nein! Unfair. Ihr Ende war traurig, nicht schön, nicht gerecht, denn Hester verlor, obwohl sie nicht schlecht oder Böses getan hatte, ganz im Gegenteil, sie half vielen Menschen eine lange Wahl. Drum merken wir uns, so schwer es auch fällt, nicht jeder Gute hat Glück in der Welt. Nicht alles glauben. Was braucht die Welt? Mut und Mitgefühl. Hinhören. Nachdenken. Fair sein. Hey, Hester Jonas. Doch helfen ist schwer. Sag mir, was ist wichtiger?